Es ist doch immer wieder schön, wenn es hier und da zirpt. The Kingsbury Manx heißt diese Band, eine Band aus North Carolina. Ansonsten gibt es nicht viel über sie zu erzählen, weil niemand etwas weiß. Ein Quartett ist es auf jeden Fall, diese Kingsbury Manx. Einer der Bandmitglieder hat das Cover gemalt, das ist wohl auch relativ klar. Das Cover, das ist ein Haus, ein relativ großes Haus, ein Anwesen, nennen wir es mal so, das auf einer Klippe steht und rechts vom Haus das Meer in einem relativ eigentümlichen Stil gemalt, dieses Cover der Kingsbury Manx. Die CD hat keinen Titel, sie heißt also wie die Band und der Song, den wir gerade hörten, der heißt Piss Diary, also beschissenes Tagebuch, und wer hat so etwas nicht zu Hause? Wir hören noch einen Song von diesen Kingsbury Manx, der heißt Hawaii in 10 Seconds. Hawaii in 10 Sekunden, das stimmt nicht ganz, denn der Song geht 1 Minute 43 Sekunden. Die Kingsbury Manx, noch einmal Hawaii in 10 Seconds.